Ja, Onkel. Sie haben mir doch verschiedene Verrichtungen aufgetragen. Am 21. Mai des Jahres 1863, eines Sonntags, kam mein Onkel, der Professor Liedenbrock, in hastiger Eile heim in sein Haus in der Königstraße zu Hamburg. Komm mir nach. Ich habe dir eine Entdeckung zu machen. Otto Liedenbrock war kein bösartiger Mensch, ich geb's gerne zu. Aber wofern er nicht, was sehr unwahrscheinlich ist, sich ändert, so wird er als ein schrecklicher Sonderling sterben. Was? Sieh nur dies Buch. Ein unschätzbares Kleinbuch, das ich heute Morgen im Laden des Jugendhevirus aufgefunden habe. Er war Professor am Joanneum und hielt Vorträge über Mineralogie. Sagst du noch, Axel? Onkel, welch ein Buch kann von solch dringlichem Anlass sein, dass man darüber Stift und Zirkel fallen lassen muss? Was spottest du? Komm und sieh selbst. Was für ein Einwand. Oh, wie leicht schlägt man's auf. Wie trefflich schließen die Blätter, dass sie nirgends klaffen. Und an diesem Rücken sieht man nach 7 Jahrhunderten noch keinen Riss. Onkel, was erregt euch so an einem alten Schinken? Komm endlich! Und dieser Mann war es jetzt, der mich so ungeduldig anrief. Ein großer, magerer Mann mit eiserner Gesundheit und blondem, jugendlichen Aussehen, das ihn um 10 Jahre jünger machte, als er wirklich war. Große, unablässig rollende Augen hinter einer ansehnlichen Brille. Eine lange Nase gleich einer scharfen Klinge. Was du einen alten Schinken zu nennen beliebst, ist die Heimskringla von Snorro Sturluson, dem berühmten isländischen Chronisten des 12. Jahrhunderts. Es enthält die Geschichte der norwegischen Fürsten, die auf Island herrschten. Wenn ich jetzt noch hinzufüge, dass mein Onkel mathematisch gemessen 3 Fuß lange Schritte machte, und ferner bemerke, dass er mit festgeschlossenen Händen, was ein heftiges Temperament bezeichnet, einherging, so kennt man ihn hinlänglich, um auf seine Gesellschaft nicht sehr erpicht zu sein. Alter Schinken! Ha! Es ist ein Originalwerk in isländischer Sprache! Mein Onkel war für einen deutschen Professor reich zu nennen. Das Haus war samt Inhalt sein volles Eigentum. Zu dem Inhalt gehörte neben meiner Wenigkeit noch seine Patin, Gretchen. Ein 17-jähriges Mädchen aus den 4 Landen. Aber genug davon. In meiner doppelten Eigenschaft als Neffe und Waise ward ich sein handlanger Gehilfe bei seinen Experimenten. Ich gestehe, dass ich an den geologischen Wissenschaften Lust hatte. Es floss mineralogisches Blut in meinen Adern und ich langweilte mich nie in Gesellschaft meiner kostbaren Steine. Auf 1 Minute noch. Im Augenblick bin ich fertig. Übrigens konnte man in diesem Hause doch glücklich leben, trotz der ungeduldigen Weise seines Eigentümers. Denn obwohl er sich etwas brutal benahm, liebte er mich doch. Kurz und gut, bei einem solchen Original war nichts anderes möglich als gehorchen. Aber das Entscheidende, es ist ein Manuskript. Ein Runenmanuskript. Runen? Ja. Was zum Teufel sind Runen nun schon wieder? Axel! Als ich in das Arbeitszimmer trat, fand ich ihn in seinem großen, mit utrechter Samt beschlagenen Lehnstuhl vergraben. Er hielt ein Buch in den Händen, das er mit tiefster Bewunderung anschaute. Kopf, begehrst du eine Erklärung dieses Worts? Das lasse ich lieber bleiben. Also gut. Runen sind Schriftzüge, die vor uralten Zeiten auf Island im Gebrauch waren und von Odin selbst erfunden sein sollen. Aber schau doch her, bewundere doch, Gottloser, die von einem Gott ausgedachten Zeichen. Doch ein Zwischenfall gab dem Vortrag plötzlich eine andere Wendung. Was haben wir denn da? Ein altes Pergament? Es war aus der Schatheke heraus auf den Boden gefallen. Gierig fiel mein Onkel über diesen Quark her. Ein altes Dokument, das vielleicht schon seit unvordenklicher Zeit in diesem alten Buche liegt. Na, das musste unfehlbar in seinen Augen sehr kostbar sein. Sorgfältig entfaltete er das Pergamentstück, worauf in Querzeilen ein unverständliches Gekritzel von Schriftzügen sich befand. Ein altes Pergament voll seltsamer Zeichen. Aber was soll ich sagen? Diese seltsamen Zeichen sollten dem Professor Liedenbrock nebst seinem Neffen Axel, meiner Wenigkeit, zu der sonderbarsten Unternehmung des 19. Jahrhunderts veranlassen. Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Jules Verne in der anonymen Übersetzung der deutschen Erstausgabe. Erster Teil: Arne sagt Nusse. Es ist runisch. Diese Zeichen sind denen auf dem Manuskript Snorros völlig gleich. Und dennoch sind sie unverständlich. Was mag das nur bedeuten? Sicher eine Erfindung der Gelehrten, um die ungelehrten Leute zu hintergehen. Das ist doch altisländisch. Ich vergaß. Der Professor musste das sehr wohl wissen, denn er galt wahrhaft als Polyglott. Nicht, dass er die 2000 Sprachen und 4000 Idiome fließend sprach, die auf der Erdoberfläche Anwendung finden, aber immerhin kannte er einen Gutteil davon. Und es ist offenbar runisch. Aber ich werde das Geheimnis, das dahinter steckt, entdecken, sonst... Axel, setz dich an den Tisch und schreib. Im Augenblick bin ich bereit. Jetzt will ich dir jeden Buchstaben unseres Alphabets diktieren, so wie er mit einem dieser Schriftzüge stimmt. Wir werden sehen, was dabei herauskommen wird. Aber nimm dich wohl in Acht, dass du nichts verfehlst. Gut. Punkt. Rnlz. Punkt. S-Royel. S-Royel. S-Zumpf. Unterjef. Liederke. Kat. Komma. Sam. Atrate. S. Saudrn. Emznael. Wekt. Rilza. Atwar. Punkt. N-S-C. R-C. Jea. S-C. Jea. Frantu, DT, Jaku, Saibo, Kedie. Was will das Kauderwelsch bedeuten? Das heißen wir eine Geheimschrift. Darin steckt vielleicht die Erklärung oder Andeutung einer großen Entdeckung. Der Professor nahm darauf das Buch und das Pergament und verglich sie beide miteinander. Beiden Schriften sind nicht von derselben Hand. Verschiedene Zeichen deuten mir, dass wenigstens 2 Jahrhunderte zwischen dem Manuskript und dem Dokument liegen. Diese geheimnisvolle Schrift ist von einem Besitzer des Buches verfasst worden. Aber wer zum Henker war dieser Besitzer? Sollte er nicht seinen Namen irgendwo unter das Manuskript gesetzt haben? Mein Onkel setzte seine Brille höher, nahm eine starke Lupe und musterte sorgfältig die ersten Seiten des Nichts. Buches durch. Auf der zweiten Rückseite entdeckte er eine Art Flecken, der wie ein Tintenklecks aussah. Aber genauer besehen unterschied man einige halb verloschene Schriftzüge. Arne sagt Nusen. Wer ist das nun schon wieder? Das ist der Name eines isländischen Gelehrten des 16. Jahrhunderts, eines berühmten Alchemisten. Eines Alchemisten? Diese Alchemisten, Avicenna, Bacon, Lullus, Paracelsus, waren die einzigen, die echten Gelehrten ihrer Epoche. Warum sollte nicht dieser Saknussemm mit dieser Geheimschrift eine auffallende Entdeckung verhüllt haben? So muss es sein. Ganz gewiss. Aber was konnte dieser Gelehrte für ein Interesse dabei haben, eine merkwürdige Entdeckung geheim zu halten? Warum? Ja, weiß ich's. Hat's nicht Galilei ebenso gemacht in Beziehung auf Saturn? Aber ich werde diesem Dokument noch sein Geheimnis entreißen. Ich werde weder essen noch schlafen, bis ich's heraus habe. Oh. Du ebenfalls nicht, Axel. Teufel! Und erstlich gilt's, die Sprache dieser Chiffre aufzufinden. Dieses Dokument enthält 79 Konsonanten gegen 53 Vokale. Ungefähr dieses Verhältnis findet bei den südlichen Sprachen statt, während die Idiome des Nordens unendlich reicher an Konsonanten sind. Dieser Saknussemm war ein unterrichteter Mann. Wenn er also nicht in seiner Muttersprache schrieb, musste er der unter den gebildeten Geistern des 16. Jahrhunderts geläufigen Sprache den Vorzug geben, der... Lateinischen nämlich. Nee, niemals nie gehört diese Gruppe seltsamer Worte der sanften Sprache Virgils an. Und wenn ich dir doch sage, Hohlkopf! Latein. Aber verworrenes Latein. Untersuchen wir nur gehörig und wir werden das Geheimnis schon lüften. Hier ist eine Gruppe von 132 Buchstaben, die wir in vollständiger Verworrenheit finden. Wer den Schlüssel dieser Chiffre besäße, würde sie geläufig lesen. Aber was ist das für ein Schlüssel? Axel, hast du ihn? Auf diese Frage wusste ich nicht zu antworten und aus gutem Grunde. Meine Blicke waren auf ein reizendes Porträt, das an der Wand hing, geheftet. Das Porträt Gretchens. Jetzt kann ich's gestehen, die hübsche Vierländerin und der Neffe des Professors liebten sich mit echt deutscher Herzlichkeit und Ausdauer. Wir hatten uns ohne Wissen unseres Onkels verlobt, der allzu viel Geolog war, um für solche Gefühle einen Begriff zu haben. Gretchen war eine reizende Blondine mit blauen Augen, von etwas gesetztem Charakter und ernstem Sinn, aber sie liebte mich darum nicht minder. Axel. Ich meinerseits betete sie an, Träums. Sofern dieser Begriff im Altdeutschen existiert. Also, die erste Idee, die sich dem Geist darbietet, um die Buchstaben einer Phrase aus ihrer Ordnung zu bringen, besteht, dünkt mir, darin, dass man die Worte anstatt horizontal vertikal schreibt. Wir müssen anschauen, was dabei herauskommt. Axel, schreib irgendeinen Satz auf diesen Zettel. Gut. Aber anstatt die Buchstaben nebeneinander zu stellen, setze sie in vertikalen Reihen, einen nach dem anderen. Und zwar in Gruppen von 5 bis 6. Gemach, Onkel. Gut. Ausrufezeichen. Jetzt schreibe diese Worte in eine horizontale Zeile. Lernt tschech lilise ichingen ichirgr. Ausrufezeichen B, Komma UE. Ganz recht, gib her. Ja, das sieht schon aus wie das alte Dokument. Die Vokale stehen, so wie die Konsonanten, in der nämlichen Unordnung gruppiert. Ganz wie in dem Pergament des Saknussemm. Nun, um die Phrase zu lesen, brauche ich nur zuerst den ersten Buchstaben jedes Wortes zusammenzureihen. Dann je den zweiten, hernach den dritten und so weiter. Das ergibt... Ich liebe dich herzlich, mein gutes Gretchen. Ja. Unversehens hatte ich als verliebter Tölpel diese verräterische Zeile geschrieben. So, du liebst Gretchen. Ja, nein, ich... Du liebst also Gretchen. Nun, wie auch immer, wenden wir mein Verfahren auf das fragliche Dokument an. Mein Onkel war schon wieder so ins Nachsinnen versunken, dass er bereits meine unvorsichtigen Worte vergaß. Im Begriff, seinen Hauptversuch zu machen, sprühten des Professors Augen Blitze durch seine Brille hindurch. Mit zitternden Fingern nahm er das alte Pergament wieder zur Hand. Messungsinra.icefdokka. Punkt. Sekmitamorten. Izerzerette, Komma. Rotaif Sadua, Komma. Etne Setasatne. Lakartuilu. Lissira Traxarmutabiletmek. Mek. Retaxilu. Xofsleffen. Das ist's nicht. Das hat keinen Sinn. Ich nahm maschinenmäßig das Blatt Papier in die Hand und versuchte nun selbst, die Buchstaben so zu gruppieren, dass sie Worte bildeten. Unmöglich. Wir rangen also mit einer unlöslichen Schwierigkeit. Mein Gehirn erhitzte sich, meine Augen blinzelten bei dem Blick auf das Blatt. Die 132 Buchstaben schienen um mich herum zu hüpfen, der Atem ging mir aus, ich bedurfte Luft. Unwillkürlich fächelte ich mich mit dem Blatt Papier, sodass seine Vorder- und Rückseite abwechselnd mir vor Augen kam. Wie war ich überrascht, als ich bei einem solchen raschen Umwenden vollkommen lesbare Wörter zu erkennen glaubte. Lateinische Wörter wie Craterem und Terrestre. So drang auf einmal ein Lichtstrahl in meinen Geist. Ich hatte das Gesetz der Chiffre gefunden. In Sneffels Jokulis Craterem. Steig hinab in den Krater des Sneffels Jokulis. Chem delibat umbra Scartaris. Welchen der Schatten des Scartaris? Julii intra calendas descente. vor dem 1. Juli liebkoset. Audax viator. Kühner Wanderer. Et terrestre centrum attinges. Und du wirst zum Mittelpunkt der Erde gelangen. Quod fici. Das habe ich vollbracht. Arne, Arne. Sagnus. Du hast es entschlüsselt. Doch halt, wie viel Uhr ist's? 3 Uhr. Höre, ich habe Hunger zum Umfallen zu Tische. Hernach? Hernach? Wirst du meinen Koffer packen. Gut. Und den deinigen. Wieso denn? Wir reisen. Der Professor schlang sein Essen herunter, als gelte es sofort aufzubrechen. Vor allem empfehle ich dir völliges Geheimnis. Verstehst du mich? Es fehlt in der gelehrten Welt nicht an Neidischen. Meinen Sie, die Zahl solcher Verwegenen sei so groß? Ganz gewiss. Wäre dies Dokument bekannt, so würde ein ganzes Heer von Geologen hineilen, Arne Sagnushems Spur zu verfolgen. Die Echtheit des Dokuments ist durch nichts erwiesen. Kann es nicht auch eine Fopperei sein? Das werden wir sehen. Ah, aber erlauben Sie mir vorzubringen, was sich alles über das Dokument sagen lässt. Rede, lieber Junge. Genier dich nicht. Du bist nun nicht mehr mein Neffe, sondern mein Kollege. Nun. Also vorwärts. So will ich Sie erst fragen, was sind diese Jokul, Sneffels und Skartaris, wovon ich nie ein Wort habe reden hören? Das ist ganz leicht. Ich habe just vor kurzem von meinem Freunde August Petermann in Gotha eine Karte bekommen, die mir gerade zu rechter Zeit kam. Hier. Sieht diese aus Vulkanen bestehende Insel. Jokul. Dies Wort bedeutet im Isländischen Gletscher. Und unter dem hohen Breitegrad Islands geschehen die meisten vulkanischen Ausbrüche durch die Eisdecke. Gut. Aber was ist dann Sneffels? Folge mir auf die westliche Küste Islands. Siehst du seine Hauptstadt, Reykjavik? Ja. Gut. Folge mir nun über die unzähligen Fjorde dieser zerrissenen Seeküsten. Dann halten wir etwas unter dem 65. Breitegrad an. Was siehst du da? Einen Berg, der aus dem Meer emporgewachsen scheint. Dieser Snæfells Jökull ist der Snæfells. Der Snæfells Jökull? Der ist's. Ein 5000 Fuß hoher Berg, einer der merkwürdigsten auf der Insel. Und gewiss der berühmteste der ganzen Welt, wenn sein Krater den Eingang zum Zentrum der Erde bildet. Aber das ist unmöglich. Unmöglich? Und warum? Weil dieser Krater offenbar mit Lava verstopft ist, die Felsen glühend und dann... Und wenn es ein ausgebrannter Krater ist? Ausgebrannt? Ja. Die Zahl der noch tätigen Vulkane auf der Erdoberfläche beträgt gegenwärtig nur etwa 300. Aber es gibt noch eine weit größere Anzahl erloschener Vulkane. Unter die letzteren gehört der Snæfells, der seit den historischen Zeiten nur einen Ausbruch gehabt hat. Im Jahre 1219. Und was bedeutet das Wort Skartaris? Und was haben die Kalenden des Juli dabei zu schaffen? Was du Dunkelheit nennst, ist für mich Licht. Sagnussem wollte seine Entdeckung genau bezeichnen. Der Snæfells hat mehrere Krater und es war daher erforderlich, denjenigen, welcher zum Mittelpunkt der Erde führt, anzugeben. Aber wie soll das dieser gelehrte Isländer gemacht haben? Er hat bemerkt, dass beim Herannahen des 1. Juli, also gegen Ende des Juni, eine der Bergspitzen, der Skartaris, ihren Schatten bis zu der Mündung des fraglichen Kraters werfe und hat diese Tatsache in dem Dokument niedergelegt. Nun, die Phrase Sagnussems, ich muss es zugeben, ist klar und lässt über ihren Sinn keinen Zweifel mehr. Ich glaube sogar, dass dieser Gelehrte in das Innere des Snæfells hinabgestiegen ist und gesehen hat, wie der Schatten des Skartaris den Rand des Kraters vor dem 1. Juli bestrich. Aber, dass er selbst zum Zentrum der Erde gedrungen ist und dass er von einer Reise dahin wieder zurückgekehrt ist, das glaube ich durchaus nicht. Und aus welchem Grund? Weil alle Theorien der Wissenschaft beweisen, dass eine solche Unternehmung unausführbar ist. Alle Theorien sprechen das aus? Ja, die schlechten Theorien. Diese armseligen Theorien werde ich widerlegen. Aber es ist eine ausgemachte Sache, dass die Wärme unter der Erdoberfläche mit 70 Fuß Tiefe um 1 Grad zunimmt. Nehmen wir nun dies steigende Verhältnis als sich gleichbleibend an, so muss, da der Erdradius 6000 Kilometer beträgt, im Zentrum eine Temperatur stattfinden von mehr als 2 × 100.000 Grad. Also, Axel, die Hitze macht dir Bedenken. Allerdings, kämen wir bis zu einer Tiefe von nur 40 Kilometern, so wären wir an der Grenze der Erdrinde, denn da ist die Temperatur bereits über 1300 Grad. Und du hast Angst zu zerschmelzen. Ich überlasse Ihnen die Entscheidung der Frage. So will ich dir meine Meinung bestimmt sagen. Weder du noch irgendein Mensch weiß einigermaßen zuverlässig, was im Innern des Erdballs vorgeht. Da man kaum erst den 12.000. Teil ihres Radius kennt. Daher ist die Wissenschaft außerordentlich vervollkommnungsfähig und jede Theorie wird von einer neuen umgestürzt. Vielleicht haben Sie recht, Professor. Allein ich habe keine Lust, am eigenen Leib zu erfahren, wenn Sie irren. Papalapap. Nichts ist weniger bewiesen als die Tatsache einer inneren Hitze. Meiner Ansicht nach ist sie nicht vorhanden, könnte nicht vorhanden sein. Doch wir werden es sehen und werden, wie Arne Saknussemm, dann wissen, woran man sich hinsichtlich dieser Frage zu halten habe. Aber nur Stille. Verstehst du? Kein Wort von all diesem. Kein Mensch soll die Idee bekommen, vor uns das Zentrum der Erde zu entdecken. Morgen früh, präzis 6 Uhr, reisen wir ab. So ließ sich mein Onkel durch nichts von diesem Wahnsinn abbringen. Er wollte diese Expedition unternehmen, koste es, was es wolle. Axel, eins noch. Und ich war dazu verdammt, ihm in allem zu folgen. Du wirst das Tagebuch der Fahrt führen, die geringsten Wahrnehmungen darin verzeichnen, die interessanten Erscheinungen eintragen, den durchlaufenden Weg, kurz, alle Ereignisse dieser merkwürdigen Fahrt. Um 10 Uhr sank ich wie eine träge Masse auf mein Bett. Während der Nacht kam mir die Angst. Ich träumte in einem fort von Abgründen. Ich verfiel dem Wahnsinn. Ich fühlte mich von des Professors starker Hand ergriffen, fortgezogen, in einen Schlund gestürzt. Ich fiel in unergründliche Schluchten hinab mit der wachsenden Schnelligkeit fallender Körper. Mein Leben war nur noch ein endloses Fallen. Um 5 Uhr wachte ich auf. Zerschlagen durch Erschöpfung und Aufregung. Ich begab mich ins Speisezimmer hinab. Zu meinem großen Glücke war Gretchen zugegen. Sie bereitete eben unser Frühstück. Meine Henkersmahlzeit. Gretchen. Axel, was ist dir? Was mir ist, Gretchen? In 2 Sekunden, in 3 Sätzen, hatte ich meine hübsche Vierländerin über die Lage der Dinge in Kenntnis gesetzt. Einige Augenblicke schwieg sie. Ob ihr Herz gleich dem meinigen klopfte, weiß ich nicht. Axel. Liebes Gretchen. Aber ihre Hand in der meinigen zitterte nicht. Das wird eine schöne Reise sein. Was? Ja, Axel. Eine Reise, des Neffen eines Gelehrten würdig. Wie? Ein Mann muss sich durch ein großes Unternehmen auszeichnen. Gretchen, wir wollen sehen, ob du, wenn ich erst weg bin, noch ebenso sprichst. Dann, lieber Axel, werde ich reden wie heute. Eure Reise wird den Professor und dich berühmt machen. Und da soll ich dir im Wege stehen? Nein. Zieh nur hinaus. Aber komm bald wieder, damit ich dich endlich in die Arme schließen kann. Um 5:30 Uhr hörte man das Rasseln eines Wagens in der Straße. Es kam eine große Kutsche, uns auf die Altonaer Eisenbahn zu bringen. Wo ist dein Koffer? Der ist fertig. So bring ihn rasch herab. Oder du bist schuld, dass wir den Zug verfehlen. In diesem Augenblick gab mein Onkel die Zügel seines Hauses in Gretchens Hände. Meine hübsche Vierländerin bewahrte ihre gewohnte Ruhe. Sie umarmte ihren Vormund, konnte aber, als sie meine Wange mit ihren süßen Lippen berührte, eine Träne nicht zurückhalten. Gretchen. Geh, lieber Axel, geh. Du verlässest deine Braut. Aber bei der Rückkehr findest du deine Frau. 22. Mai 1863. Die Fahrt beginnt. Von Altona aus, welches zum Weichbild Hamburgs gehört, führt uns eine Eisenbahn nach Kiel. Von dort aus wollen wir ein Dampfboot besteigen, das uns über Nacht an die Westküste Seelands bringen soll, nach Korsür. 23. Mai 1863. In Korsür haben wir in den frühen Morgenstunden den Waggon einer neuen Eisenbahn bestiegen und sind endlich um 9 Uhr des Morgens in Kopenhagen angelangt. Sogleich suchte der Professor, unsere Weiterreise nach Island zu organisieren. Eine kleine dänische Korvette, die Valkyrie, sollte am 2. Juni nach Reykjavik unter Segel gehen. Wir hörten, Sie fahren nach Island, Kapitän Bjarne. Es mag wohl angehen. Und haben vielleicht noch Platz für 2 Reisende samt Gepäck? Wenn Sie keine Luxusunterkunft haben. Notfalls nehmen wir auch mit der Mannschaft Quartier. Abgemacht. Erscheinen Sie Dienstag um 7 Uhr früh an Bord. Mein Onkel drückte dem Kapitän in seiner Freude tüchtig die Hände. Der würdige Kapitän benutzte diesen Enthusiasmus, um uns für die Überfahrt doppelt bezahlen zu lassen. Aber wir machten uns daraus nicht viel. Das geht ja schön. Recht schön. Welch glücklicher Zufall, dass wir dieses Schiff zum Abfahren bereit fanden. Jetzt wollen wir die Stadt besehen. Doch mein Onkel hatte kaum ein Auge für die wunderbaren Bauwerke, weder für den Königspalast noch für das ungeheure Grabmal Thorvaldsens. Umso mehr aber fiel ihm ein schmuckloser Glockenturm ins Auge, um dessen Spitze sich außen im Freien eine Treppe spiralförmig windet. Steigen wir hinauf. Aber der Schwindel. Umso mehr. Man muss sich gewöhnen. Doch ich... Komm, sag ich dir, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich musste mich fügen und wir begannen hinaufzusteigen. Mein Onkel ging mit munterem Schritt voran. Solange wir uns in der inneren Schnecke befanden, ging alles gut. Aber nach etwa 150 Stufen wehte mir die Luft ins Gesicht. Was für eine Aussicht. Welch ein herrlicher Blick. Wir waren bald bis zur Plattform gekommen, von wo aus die Treppe in freier Luft begann, mit einem schwachen Geländer und Stufen, die stets enger wurden und bis zum Unendlichen zu führen schienen. Das ist mir nicht möglich. Niemals. Solltest du wohl so feige sein? Steig! Doch ich fühlte bei den heftigen Windstößen den Turm schwanken. Meine Beine versagten mir den Dienst. Ich rutschte bald auf den Knien, dann auf dem Leib. Endlich, indem mein Onkel mich am Kragen fasste, kam ich bei der Kugel an. Jetzt schau. Schaue recht. Du musst lernen, in einen Abgrund zu blicken. Ich öffnete die Augen. Ich sah die Häuser platt und zusammengedrückt. Über meinem Kopf zog flockiges Gewölk. Sieh doch nur, wie das Meer im Sonnenschein schimmert. Da, bei der Spitze von Helsingør, breitet sich der Sund aus. Dies alles zusammenwirbelte nun vor meinen Blicken. Dem ungeachtet musste ich aufstehen, mich gerade halten, schauen. Meine erste Schwindellektion dauerte eine Stunde. Als ich endlich wieder hinabsteigen und den festen Boden des Pflasters betreten durfte, war ich an allen Gliedern steif. Morgen wiederholen wir die Lektion. Und wirklich, okay. 5 Tage wurde diese Schwindelübung fortgesetzt und ich machte langsame Fortschritte in der Kunst, von einem hohen Standpunkt aus zu betrachten. 2. Juni, 6 Uhr früh. Der Tag unserer Abreise nach Island. Unser kostbares Gepäck befindet sich bereits an Bord der Valkyrie. Der Kapitän führt uns in ziemlich enge Kabinen. Haben wir günstigen Wind, Kapitän Bjarne? Vortrefflichen. Südost. Wir werden mit vollen Segeln aus dem Sund in die weite See stechen. Gut. Tatsächlich. Schon eine Stunde nach unserer Abfahrt versinkt die Hauptstadt Dänemarks fern in den Fluten. Die Valkyrie fährt längs der Küste von Helsingør. Doch ich befinde mich in reizbarer Stimmung. Glaube gar, Hamlets Schatten auf der Terrasse des alten Schlosses zu sehen. Schon verschwindet das Schloss Kronborg im Nebel. ebenso der Turm von Helsingborg auf dem schwedischen Gestade und das Schiff neigt sich ein wenig unterm Wehen der Seewinde des Kattegat. Captain, wie lange wird die Überfahrt dauern? 10 Tage etwa. Wenn wir nicht bei den Färöern allzu viel widrigen Wind aus Nordwest gegen uns haben. Aber wir werden dadurch doch nicht einer bedeutenden Verspätung ausgesetzt sein. Nein, Herr Riesenbrock, seien Sie ruhig, wir werden ankommen. 12. Juni. Zum vorgesehenen Termin ankert die Walküre in der Bai Faxa von Reykjavik. Mein Onkel eilte sofort, das Schiff zu verlassen, doch bevor er vom Verdeck stieg, zog er mich beiseite und zeigte mir mit dem Finger auf der Nordseite der Bai einen hohen Berg mit 2 Spitzen, einen doppelten, mit ewigem Schnee bedeckten Kegel. Ich ihm nach und bald betreten wir den Boden Islands. Professor Liedenburg, ich möchte Sie hier mit einem interessanten Manne bekannt machen. Er ist ein Naturwissenschaftler wie Sie. Vielleicht kann er Ihnen nützlich sein bei Ihrem Aufenthalt hier. Darf ich mich vorstellen, Friedrichsson? Ich bin Professor der Naturwissenschaften hier an der Universität zu Reykjavik. Oh, sehr erfreut. Liedenbrock, Geologe aus Hamburg. Herr Friedrichsson ist ein sehr gefälliger Mann. Schließlich gewährt er uns einen sehr schätzbaren Beistand. Von den 3 Zimmern, welche seine Wohnung enthält, stellt er uns ohne Umschweife 2 zur Verfügung und wir richten uns flugs bei ihm ein. Kein Wort zu Professor Friedrichsson von unserer Entdeckung. Hörst du, Axel? Mhm. Ich gehe nun auf die Bibliothek. Da findet sich vielleicht ein Manuskript von Saknussemm, das ich sehr gerne zu Rate ziehen würde. Dann besiehe ich mir unterdessen die Stadt. Wollen Sie das nicht auch tun? Das interessiert mich sehr wenig. Die Merkwürdigkeiten dieses Landes sind nicht über, sondern unter der Erde. Ich ging aus, streifte umher. In den 2 Straßen Reykjaviks irre gehen wäre nicht leicht gewesen. In 3 Stunden hatte ich nicht allein die Stadt, sondern auch ihre Umgebung gemustert. Im Allgemeinen ein höchst trauriger Anblick. Keine Bäume, sozusagen keine Vegetation. Während meines Spaziergangs begegneten mir wenig Leute. Die Menschen scheinen kräftig, aber schwerfällig. Arme, in dieses Eisland verwiesene Verbannte, welche die Natur dazu verurteilt hat, auf dieser Grenze des Polarkreises zu leben. Als ich nach meinem Spaziergang in die Behausung des Herrn Friedrichsson zurückkam, fand ich meinen Onkel in Gesellschaft unseres Hauswirts. Sind Sie in unserer Bibliothek fündig geworden? Ihre Bibliothek besteht nur aus verstümmelten Werken, aus fast leeren Fächern. Wie? Wir besitzen 8000 Bände, worunter viele wertvolle und seltene Werke in altskandinavischer Sprache sind. Und alle neueren Erscheinungen, womit wir von Kopenhagen aus jährlich versorgt werden. Doch sagen Sie, Professor, welche Bücher Sie auf unserer Bibliothek zu finden hofften? Vielleicht kann ich Ihnen darüber Auskunft geben. Herr Friedrichsson, ich möchte wissen, ob Sie unter Ihren alten Büchern auch die von Arne Saknussemm besitzen. Arne Saknussemm? Sie meinen den Gelehrten des 16. Jahrhunderts? Der ein großer Naturkundiger, Alchemist und Reisender war? Den eben meine ich. Einer der Zierden der Wissenschaft und Literatur Islands. Wie Sie sagen. Ein weltberühmter Mann. Ich geb's zu. Von ebenso großem Mut als Genie. Ich sehe, dass Sie ihn genau kennen. Nun, seine Werke. Seine Werke haben wir nicht. Wie? Auf Island? Sie existieren weder auf Island noch sonst wo. Und warum? Weil Arne Saknussemm als Ketzer verfolgt und seine Werke im Jahre 1573 zu Kopenhagen durch Henkershand verbrannt wurden. Vortrefflich! Wie? Ja! Alles erklärt sich, alles verknüpft sich, alles ist verständlich. Und ich begreife, weshalb Saknussemm, nachdem seine Schriften verfolgt und er genötigt worden, die Entdeckungen seines Geistes zu verbergen, sein Geheimnis in unverständliche Geheimschrift verhüllen musste. Was für ein Geheimnis? Was für ein Geheimnis? Ja, ein Geheimnis, Haben Sie vielleicht ein besonderes Dokument? Nein! War bloße Vermutung. Gut. Nun, ich hoffe, Sie werden unsere Insel nicht verlassen, ohne aus Ihren mineralogischen Schätzen zu schöpfen. Unfehlbar. Aber Ich komme etwas spät. Es sind schon andere Gelehrte hier gewesen? Ja, Herr Liedenbrock. Die auf königlichen Befehl ausgeführten Arbeiten. Aber glauben Sie mir, Sie haben noch etwas zu tun übrig gelassen. Sie meinen? Ja. Sehen Sie da, um nicht weiterzugehen, diesen Berg am Horizont emporragen? Das ist der Snæfells. So, der Snæfells. Ja, der Snæfells. Einer der merkwürdigsten Vulkane. Ist er erloschen? Oh, seit 500 Jahren. Nun denn, ich habe Lust, meine geologischen Studien mit diesem Snæfell... Wie sagten Sie? Snæfells. Snæfells, genau. Mit diesem Snæfells zu beginnen. Ich konnte kaum meine ernsthafte Miene bewahren, als mein Onkel seine freudige Befriedigung zu verbergen suchte, die aus ihm herausstrahlte. Indem er sich unschuldig stellen wollte, glich er einem alten Trotzel. Ich würde Sie gerne dahin begleiten, nur... Oh, nein, nein. Wir wollen durchaus keine Störung machen, Herr Friedrichsson. Ich danke Ihnen herzlich. Die Beteiligung eines so gelehrten Mannes wie Sie wäre sehr nützlich, aber die Obliegenheiten Ihres Amtes... Nun ja, ich billige sehr, Herr Liedenbrock, dass Sie mit diesem Vulkan anfangen. Sie werden da an merkwürdigen Beobachtungen eine reiche Ernte bekommen. So? Aber sagen Sie mir, wie denken Sie, auf die Halbinsel des Snæfells zu kommen? Zur See, über die Bai. So geht's am schnellsten. Allerdings. Aber das ist jetzt unmöglich. Weshalb? Weil wir nicht ein einziges Boot zu Reykjavik haben. Nicht ein einziges Boot? Nein. Unsere Flotte ist zum Walfischfang auf See. Und das nächste Postschiff erwarten wir erst in einem Monat. Teufel. Ja. Sie müssen längs der Küste zu Land reisen. Das ist zwar ein Umweg, aber er ist interessant. Gut. Ich werde einen Führer zu bekommen suchen. Ich kann Ihnen gerade einen anbieten. Ist es ein zuverlässiger, verständiger Mann? Ja, ein Bewohner der Halbinsel. Es ist ein sehr geschickter Eiderjäger, mit dem Sie zufrieden sein werden. Er spricht geläufig Dänisch. Und wann kann ich ihn sehen? Morgen, wenn es Ihnen beliebt. Warum nicht heute? Weil er erst morgen ankommt. Ach, morgen, also... 13. Juni. Am Nachmittage besprechen sich mein Onkel und der Eiderjäger. Sie sprechen Dänisch. Welskemmen, Brue, Tilde, dine Reise? Vier Hester. Vier Pferde. To ill Hester, to to Brue. Dieser ernste, phlegmatische und schweigsame Jäger heißt Hans Bjelke. Er ist von hohem, kräftigem Wuchs und scheint ungemein stark zu sein. Seine Augen verleihen seinem Antlitz treuherzige Züge. Sie sind blau und tiefsinnig und scheinen verständig. Lange Haare, die selbst in England für rot gelten können, wallen über seine athletischen Schultern. Seine Bewegungen sind zwar geschmeidig, aber er regt wenig die Arme. Die Sprache der Gestikulation ist ihm unbekannt. Hans wird also unser Führer und macht sich verbindlich, uns bis zum Dorfe Stapi zu führen, an die Südküste der Halbinsel des Snæfells, dicht an den Fuß des Vulkans. Grund af mangelfulde veje er vi nødt til at bruge 7-8 dage. 7-8 dage brauchen wir also. Vier Pferde sollen zur Verfügung sein. Zwei zum Reiten für den Professor und mich, die beiden anderen für das Gepäck zu tragen. Hans will nach seiner Gewohnheit zu Fuß gehen. Den kürzesten Weg, das will ich hoffen. Die Abreise wird auf den 16. Juni festgesetzt. Ein famoser Mensch. Aber er ahnt gar nicht, was für eine Rolle zu spielen ihm vorbehalten ist. Er wird uns also begleiten bis... Ja, Axel. Bis zum Mittelpunkt der Erde. 48 Stunden bleiben uns noch bis zur Abreise. Unsere gesamten Geisteskräfte werden nun in Anspruch genommen, jeden Gegenstand auf die angemessenste Weise zu ordnen. Die Instrumente hierhin, die Waffen dorthin, die Werkzeuge in dies Paket, die Lebensmittel in jenes. Ja, im Ganzen haben wir vier Gruppen. Die erste Gruppe ist die Gruppe der Instrumente. Sie besteht aus, erstens, einem hundertteiligen Thermometer von Eigel mit einer Skala von 150 Grad. Welches mir zu hoch oder zu niedrig vorkommt. Zu hoch, wenn die Hitze unserer Umgebung diesen Grad erreicht, denn dann würden wir gebraten. Zu niedrig, wenn sich's darum handelte, die Temperatur der Quellen oder jedes anderen geschmolzenen Stoffs zu messen. Zweitens, ein Manometer für den Luftdruck, um die höheren Grade anzugeben, welche den der Atmosphäre auf dem Niveau des Meeres übersteigen. Drittens, einem Chronometer, das nach dem Meridian Hamburgs genau gerichtet ist. Viertens, 2 Kompasse für senkrechte und waagerechte Verwendung. 5. ein Nachtfernrohr. 6. 2 Ruhmkorff'sche Apparate, welche vermittels eines elektrischen Stroms ein leicht tragbares Licht gewähren, das sicher ist und wenig Raum einnimmt. So ist es. Die 2. Gruppe ist die Gruppe der Waffen, bestehend in 2 Karabinern von Purdley Moore und Company und 2 Revolvern von Colt. Wofür denn Waffen? Wir haben doch, denke ich, weder Wilde noch Gewild zu fürchten. Papalapap. Schau, ich habe auch einen gehörigen Vorrat von Schießbaumwolle gebunkert. Die leidet nicht von Feuchtigkeit und deren Treibkraft ist weit stärker als die des gewöhnlichen Pulvers. Die 3. Gruppe nun ist die Gruppe der Werkzeuge. Das macht das stärkste Paket aus, denn allein die Leiter misst 300 Fuß. Und schließlich sind da noch die Lebensmittel. Endlich, würde ich hier sagen. Das nicht sehr große Paket enthielt an konzentriertem Fleisch mit Zwieback Vorrat für 6 Monate. Wacholderbranntwein war die einzige Flüssigkeit. An Wasser mangelte es gänzlich. Dafür haben wir Kürbisflaschen und ich rechne fest auf unterirdische Quellen, um sie damit zu füllen. Um die Liste unserer Reiseartikel vollständig zu geben, nenne ich noch eine Reiseapotheke, nebst den nötigen Stoffen für die Ruhmkorff'schen Apparate, desgleichen einen ledernen Gurt mit hinreichendem Vorrat an Gold, Silber und Papiergeld. Also ausgestattet und versehen, hat man keinen Grund, eine weite Reise zu scheuen. Waren wir denn getrost, wohin Fortuna uns führet? 16. Juni. Wir hatten bei der Abreise bedeckten Himmel, doch beständige Witterung, also weder erschöpfende Hitze zu fürchten, noch verderblichen Regen. Hans geht indessen voran mit gleichmäßigem, ausdauerndem Schritt. Hinter ihm die 2 Pferde mit unserem Gepäck, ohne dass man sie zu treiben braucht. Mein Onkel und ich nehmen uns wirklich nicht übel aus auf unseren kleinen, aber kräftigen Tieren. Mein Onkel hat nicht einmal die Befriedigung, sein Reittier durch Zuruf oder Peitsche anzutreiben. Seine Ungeduld kann sich nicht geltend machen. Ich weiß mich des Lächelns nicht zu enthalten, als ich ihn so groß auf so einem kleinen Pferde sehe, dass seine langen Beine auf dem Boden streichen und er wie ein 6-füßiger Zentaur aussieht. Braves Tier, braves Tier. Du wirst sehen, Axel, dass kein Tier das isländische Pferd an Verstand übertrifft. Schnee, Stürme, schlechte Wege, Felsen, Gletscher, nichts hält es auf. Es ist wacker, behutsam, zuverlässig. Und man wird, eins ins andere gerechnet, täglich 5 Meilen mit ihm zurücklegen. Ganz gemütlich. Gegen 4 Uhr abends erreichen wir einen breiten Fjord. Die Meereswellen schlagen tosend wider die scharf gespitzten Felsen. Wie? Eine Fähre? Hans deutete auf ein Fahrzeug. Jawohl, da ist eine Fähre. Was sagt er? Er meint die Ebbe. Wir müssen die Ebbe abwarten. Wende! Warten? Ja. Wie lange? Till Glocken 6 die Aften. Um 6 Uhr abends bestiegen wir die Fähre. Wir brauchten über eine Stunde Zeit, um über den Fjord zu setzen. Eine weitere halbe Stunde später erreichten wir Garda. Nach 2 Tagen hatten wir gerade die Hälfte des Weges zurückgelegt. Stets derselbe Sumpfboden, dieselbe Einförmigkeit, dasselbe traurige Aussehen. Am 19. Juni betraten wir dann zum ersten Male Lavagrund. Axel, solcher Grund heißt in der Sprache des Landes Horn. Dieser ungeheure Stromlava ist von den nahen Vulkanen herabgeströmt. Vulkane? Lava? Ja, aber jetzt sind sie erloschen und es dringt nur noch hier und da einiger Qualm heißer Quellen hervor. Ha, wie beruhigend. Sonntag, 21. Juni. Der Boden zeigt schon Spuren von der Nähe des Berges, dessen granitene Wurzeln wie die einer alten Eiche aus der Erde zum Vorschein kommt. Wir umgehen den ungeheuren Fuß des Vulkans. Der Professor verliert ihn nie aus den Augen. Er gestikuliert, als wenn er ihn herausfordere. Da ist der Riese, den ich bezwingen will. Endlich, nach 4 Stunden, hielten die Pferde von selbst an dem Tore des Pfarrhauses zu Stapi. Dies war die letzte Etappe unserer Landreise. Hans hatte uns verständig geleitet und ich beruhigte mich ein wenig bei dem Gedanken, dass er uns noch ferner begleiten sollte. Wir bezogen Quartier im Pfarrhaus. So. Es wurden gleich den folgenden Tag nach unserer Ankunft zu Stapi die Vorbereitung getroffen. Den 3 Träger? Ja, das gut ich meine. Die Wilberde, ob opad bjerget for os og ned i krateret, og så vil de gå hjem. Hans, aber du folgst uns doch dahin, wohin wir wollen. Ja, natürlich. Dahin oder sonst wohin. På overfladen eller til jordens indre, det er mig ligegyldigt. Fremrolle, Hans. Am Morgen des 23. Juni erwartete uns Hans mit seinen Kameraden, welche die Lebensmittel, Werkzeuge und Instrumente tragen. Hans hatte vorsichtig zu unserem Gepäck einen vollen Schlauch gefügt, welcher nebst unseren Flaschen uns für 8 Tage mit Wasser versorgt. Wir gehen einer hinter dem anderen her, der Jäger voran. Der Weg wird immer schwieriger, bergan. Die Felsstücke wanken und man muss sorgfältig aufmerken, um einen gefährlichen Sturz zu vermeiden. Hans geht ruhig, wie auf ebenem Boden. Manchmal verschwindet er hinter großen Blöcken und wir verlieren ihn augenblicklich aus den Augen. Dann gibt er mit hellem Pfeifen die Richtung an, auf der wir ihm zu folgen haben. Onkel! Der schneebedeckte Gipfel scheint mir seit Stunden schon so nah. Doch wie lange dauert es noch, bis wir ihn erreichen? Und welche Beschwerden dazu? Das ist eine optische Täuschung, wie sie im Gebirge häufig vorkommt. Um 7 Uhr abends endlich befanden wir uns oben auf einer Anschwellung des Berges, einer Art Unterlage, worauf der eigentliche Kegel des Kraters sich stützte. Es war ziemlich kalt und es wehte ein starker Wind. Ich war erschöpft, meine Beine versagten mir den Dienst. Mein Onkel gab Hans ein Zeichen, doch der schüttelte nur den Kopf. Ich stoppe, ich gehe wieder. Axel, tut mir leid, aber es scheint, wir müssen noch höher steigen. Hans, warum können wir keine Rast einlegen? Spülpumpe, hol ihn! Spülpumpe? Ja. Was bedeutet dieser Ausdruck, Onkel? Ich richtete meine Blicke nach der Ebene. Teufel. Eine ungeheure Säule von gepulvertem Dinnstein, Sand und Staub erhob sich im Wirbel gleich einer Wetterhose. Wir sollten Hans so schnell wie möglich nachfolgen. Ohne die Vorsicht unseres Führers wären unsere Körper zersetzt, in Staub zermalmt, in der Ferne niedergefallen, wie das Produkt eines Meteors. Doch hielt Hans nicht für geraten, die Nacht auf der Außenseite des Kegels zuzubringen. Wir setzten unser Aufsteigen im Zickzack fort. Die 1500 Fuß, welche noch zu erklimmen waren, nahmen noch fast 5 Stunden in Anspruch. Endlich, um 11 Uhr abends, erreichten wir den Gipfel des Neffels. Schau nur, Axel, die Mitternachtssonne ist jetzt an der niedrigsten Stelle ihres Umlaufs. Sie wirft ihre bleichen Strahlen auf die zu unseren Füßen schlummernde Insel hin. Ich glaube, Onkel, das einzige Schauspiel, das ich noch zu bewundern vermag, muss mich jetzt während meines Schlafes heimsuchen. 24. Juni. Heute Morgen erwachten wir bei lebhafter Kälte in schönem Sonnenschein. Ich habe mein Granitlager verlassen, um das prachtvolle Schauspiel vor meinen Augen zu genießen. Zu meinen Füßen durchkreuzen sich tiefe Täler in alle Richtungen. Abgründe sehen aus wie Brunnen, Seen wie Teiche, Flüsse wie Bäche. Zu meiner Rechten reihen sich Gletscher an Gletscher und zahlreiche Bergspitzen. Aus manchen derselben steigen leichte Rauchsäulen empor. Die wellenförmigen Erhebungen dieser zahllosen Gebirge, welche bei ihrer Schneedecke wie schäumend aussehen, erinnern an die Oberfläche eines stürmisch aufgeregten Meeres. Und im Westen breitet sich tatsächlich vor meinen Augen majestätisch der Ozean aus, doch die Grenze zwischen Land und Meer ist nicht zu erkennen. Du bist schon auf, Axel. Schön. Eine prächtige Aussicht. Genieße, solange es geht. Bald wollen wir uns die Erde von innen begucken. Auf zum Krater! Die Mündung des Neffels misst einen Durchmesser von wohl 5 Kilometer. Seine Tiefe schätze ich auf etwa 2000 Fuß. Wie mag es in einem solchen Behälter aussehen, wenn er unter Donner und Blitz sich füllt? Erinnert mich sich dieser Krater an eine ungeheure Donnerbüchse. In eine Donnerbüchse, die vielleicht geladen ist und jeden Augenblick losgehen kann, hinabzusteigen. Das tun nur Narren. Ja! Aber ich kann nicht mehr zurück. Hans geht erneut mit gleichgültiger Miene voran. Ich folge schweigend nach. Mittags 12 Uhr kommen wir unten an. Auf dem Boden des Kraters befinden sich drei offene Kamine. Jeder dieser Kamine hat ungefähr 100 Fuß Durchmesser. Sie klaffen zu unseren Füßen. Der Professor hat ihre Lage schnell untersucht. Atemlos läuft er von einem zum anderen, gestikuliert, lässt unverständliche Worte hören. Ich eile zu ihm. Hans ist gerade damit beschäftigt, die Isländer zu verabschieden. Sieh nur! Was? Was denn? Hier, lies! Arne Sagnus. Arne Sagnussen. Und mit gleichem Staunen, wo nicht gleicher Freude, lese ich auf der Westseite des Felsblocks in Runenschrift, die halb von der Zeit zerfressen ist, den tausendmal verwünschten Namen. Arne Sagnussen, wirst du jetzt noch zweifeln? Nein. Von den drei Wegen, welche unseren Füßen sich öffnen, hat Sagnussen nur einen eingeschlagen. Nach der Angabe des weisen Isländers muss man ihn an dem in der Geheimschrift angeführten Kennzeichen herausfinden. Der Schatten des spitzen Gipfels wird uns wie der Zeiger einer ungeheuren Sonnenuhr in den letzten Tagen des Juni den Weg zum Mittelpunkt der Erde zeigen. Nun aber, wenn die Sonne nicht scheint, wie gerade, gibt's auch keinen Schatten. Dann fehlt also das Merkzeichen. Es ist doch erst der 25. Juni. Uns bleiben noch 6 Tage. Inzwischen waren die Isländer bereits auf dem Heimwege nach Stapi den inneren Abhang des Snæfells hinaufgestiegen und verschwanden nun über den Kraterrand. Jetzt waren wir allein. Der Tag verstrich, ohne dass ein Schatten in den Grund des Kraters hinabfiel. Hans rührte sich nicht vom Platz. Doch musste er sich fragen, worauf wir warteten, wenn er überhaupt sich eine Frage stellte. Am 26. noch nichts. Den ganzen Tag über fiel Regen mit Schnee vermischt. Hans errichtete aus Lavastücken eine Hütte. Mein Onkel aber konnte sich nicht mehr ruhig halten. Es ist wirklich ein Scheitern im Hafen. Den ohnmächtigen Zorn des Professors Liedenbrock zu schildern, verzichte auch am folgenden Tage war der Himmel noch bedeckt. Doch heute, Sonntag, der 28. Juni, bringt der Mondwechsel endlich auch einen Wechsel der Witterung. Die Sonne ergießt reichliche Strahlen in den Krater. Unmerklich dreht! Oh, verflixt, was ist das? Unser Richtungsweiser ist weg! Tatsächlich hatte sich eine Wolke vor die Sonne geschoben. Wolken weg! Windwolken weg mit diesen... Onkel! Onkel, seht da! Der Himmel gibt gleich wieder die Sonne frei! Was? Ja, hoffentlich! Wie lange noch bis Mittag, Axel? Jetzt, in diesem Augenblick. Reiß auf! Verdammt! Reiß auf! Und der Himmel gehorchte. Sanft beleckte der Skatarisschatten den Rand des mittleren Kamins. Hier ist's. Hier geht's zum Mittelpunkt des Erdballs. Ich blickte auf Hans. Fahr mal! Ja, Hans. Vorwärts. Nun begann die wahre Reise. Axel, komm, schau dir diesen Krater an. Ich bog mich über einen Felsblock und blickte hinein. Die Haare sträubten sich mir. Ich fühlte wie ein Trunkener, dass der Schwerpunkt in mir sich änderte. So ein Abgrund äußert eine gefährliche Anziehungskraft. Ich war im Begriff hinabzufallen. Da hielt mich Hans mit starker Hand. Hast du es gesehen, Hans? Der Abstieg sollte uns nicht allzu schwer fallen. Ja, da an die Wanden, er mangelt Framsprung. Das sind Vorsprünge, Axel. Das macht die Abstieg leicht. Hörst du's? Mein Onkel nahm ein zolldickes, 400 Fuß langes Seil und ließ es erst zur Hälfte hinab. Dann schlang er es um einen vorspringenden Lavablock und warf die andere Hälfte nach. Damit kann jeder von uns, indem er die beiden Hälften des Seiles in die Hand fasst, sich beim Hinabsteigen unterstützen. Ist man aber in der Tiefe von 200 Fuß angelangt, so ist es höchst leicht, indem man das eine Ende losmacht, das ganze Seil hinabzuziehen. Dieses Verfahren kann man so oft wiederholen, als es beliebt und erforderlich ist. Jetzt machen wir uns an das Gepäck. Es wird in 3 Päcke verteilt, wovon jeder von uns eines auf seinen Rücken nimmt. Ich meine nur die zerbrechlichen Gegenstände. Offenbar zählt der kühne Professor uns nicht zu den Letzteren. Ich nehme Werkzeuge und du, Axel, nimmst Proviant. Und ich den Rest und die feineren Instrumente. Aber die Kleider, die Menge Tower und Leitern, wer soll die hinabschleppen? Die kommen schon von selbst hinab. Wieso? Sie werden es sehen, junger Herr. Und zugleich schritt Hans zur Ausführung und machte aus allen nicht zerbrechlichen Gegenständen einen einzigen Pack, verschnürte ihn tüchtig und warf ihn ohne weiteres in den Abgrund. Gut, jetzt kommt die Reihe an uns. Ich frag nun jeden aufrichtigen Menschen, ob man solche Worte ohne Schaudern anhören kann. Beim Hinabsteigen geht wieder Hans voran, dann mein Onkel, zuletzt ich. Ich rutsche, sozusagen, hinab, indem ich mit der einen Hand krampfhaft das doppelte Tau fasse, mit der anderen der Stütze des Stocks mich bediene. Ja, Hans, ach, geben. Axel, hast du mitgerechnet, wie tief wir schon hinabgestiegen sind? Onkel, ich habe alles genau notiert. Bis jetzt haben wir das Tau 14 Mal in Verrichtung genommen. Die Tiefe, zu der wir also so weit gelangt sind, berechnet sich mit 14 mal 200 Fuß auf 2800. Ruhig, Junge. Nach 6,5 Stunden Abstieg hält mein Onkel plötzlich inne. Halt! Halt! Um ein Haar wäre ich ihm auf den Kopf getreten. Wir sind am Ziel. Wo? Auf dem Boden der senkrechten Schlucht. Ist da nicht ein anderer Ausgang? Es ist ja gar Bräuchern. Ich sehe eine Art Gang, so recht. Ja, das werden wir morgen sehen. Jetzt wollen wir speisen, danach schlafen. Es ist noch nicht völlig dunkel. Man öffnete den Proviantsack und aß. Dann legte sich jeder, so gut er konnte, auf ein Lager von Steinen und Lavabrocken. Auf dem Rücken liegend bemerke ich jetzt am Ende des 3000 Fuß langen Tubus eines riesenhaften Fernrohrs einen glänzenden Punkt. Es ist der Stern ohne alles Flimmern. Meiner Berechnung nach muss es das B im kleinen Bären sein. Juni. Um 8 Uhr morgens drang ein Strahl Tageslicht zu uns hinab und weckte uns. Die tausend Facetten der Lavawände hier fangen alles Licht auf und zerstreuen es gleich einem Funkenregen. Nun, Axel, was sagst du dazu? Hast du je in unserem Hause in der Königstraße eine so ruhige Nacht hingebracht? Da ist kein Wagengerassel, kein Geschrei der Kaufleute, kein Rufen der Bootsleute. Allerdings sind wir hier sehr ruhig auf dem Boden dieses Schachts. Aber es liegt doch etwas Erschreckendes darin. Aber erschrickst du jetzt schon? Wie wird's da später gehen? Wir sind noch keinen Zoll weit ins Innere der Erde gedrungen. Was meinen Sie? Ich meine, wir sind erst bis auf den Boden der Insel gelangt. Diese lange, senkrechte Röhre, die im Krater des Snæfells mündet, endigt etwa in der Höhe des Meeresspiegels. Wissen Sie dies gewiss? Sehr gewiss. Befrage nur den Barometer. Tatsächlich. Die ganze Zeit ist er allmählich gestiegen und jetzt steht er bei 29,7. Du siehst, wir haben erst den Druck einer Atmosphäre und ich bin ungeduldig, den Barometer durch den Manometer zu ersetzen. Hast du die Instrumente gut verstaut, Hans? Jawohl. Jenes Instrument muss in der Tat von dem Augenblick an unbrauchbar werden, wo das Gewicht der Luft den Druck derselben, wie er auf dem Meeresspiegel stattfindet, überschreitet. Aber ist nicht zu besorgen, dass dieser stets zunehmende Druck uns peinlich wird? Nein. Wir kommen langsam abwärts und unsere Lungen gewöhnen sich, eine dichtere Atmosphäre einzuatmen. Junger Herr und Mr. Man, ja, fertig. Gut, jetzt wollen wir frühstücken. Aber wie Leute, die vielleicht eine weite Fahrt zu machen haben. Skål. Skål. Prost. Zum Zwieback und getrocknetem Fleisch gibt es einige Schluck Wasser mit Wacholderbrandwein. Dann nimmt mein Onkel seine verschiedenen Instrumente zur Hand und diktiert mir. Chronometer, 8:17 Uhr. Vormittags. Barometer 29,7. 29,7. Thermometer 6 Grad. 6. Richtung Ost-Südost. Diese letzte Angabe bezieht sich auf den dunklen Gang? So ist es. Jetzt, Axel, jetzt werden wir erst recht ins Innere des Erdballs dringen. Und unverzüglich fasste mein Onkel mit der einen Hand einen an seinem Hals hängenden Ruhmkorff'schen Apparat, brachte mit der anderen den elektrischen Strom in Verbindung mit der Serpentine in der Laterne und helles Licht zerstreute das Dunkel des Ganges. Den Gang setzen können. Marsch! Im Augenblick, als wir uns in den Gang begaben, blickte ich empor und sah zum letzten Mal durch den unermesslichen Tubus den Himmel Islands, den ich nicht wiedersehen sollte. Los, Axel! Dann verlierst du noch den Anschluss! Die Lava überzog das Innere des Ganges mit einem dichten, glänzenden Überzug, wovon das elektrische Licht mit hundertfacher Stärke reflektiert wurde. An manchen Stellen bildet die löchrige Lava kleine, runde Blasen. Kristalle von dunklem Quarz mit klaren Glastropfen geziert, hingen wie Lüstres vom Gewölbe herab, schienen bei unserer Ankunft angezündet zu werden. Man konnte meinen, die unterirdischen Geister illuminieren ihren Palast, um die Gäste von der Oberwelt zu empfangen. Wie prachtvoll das ist! Welch ein Anblick! Und diese Kristalle sehen aus wie leuchtende Kugeln. Ach, jetzt kommst du darauf, Axel! Du hältst das für prächtig, lieber Junge. Du wirst noch ganz andere Dinge zu schauen bekommen, hoffe ich. Nun, hinab, hinab, Inzwischen nimmt die Wärme nicht merkbar zu. Dies bestätigt Davies Theorie und ich befrage öfters mit Verwunderung den Thermometer. 2 Stunden nach unserer Abreise zeigte er nur 10 Grad, das heißt eine Steigerung von 4 Grad. Bewegen wir uns mehr horizontal als vertikal? Auch mein Onkel scheint zu zweifeln. Er misst die Winkel der senkrechten und waagerechten Richtungen des Weges, aber das Ergebnis seiner Beobachtungen hält er diesmal geheim. Nicht recht bergab. Onkel? Ja? Ein Umstand beunruhigt mich. Versprich. Unser Wasservorrat ist zur Hälfte verzehrt. Sie haben darauf gerechnet, ihn aus unterirdischen Quellen zu ergänzen, aber bisher mangeln diese gänzlich. Ist dir dieser Mangel an Quellen befremdlich? Allerdings, und er beunruhigt mich sogar. Wir haben nur noch auf 5 Tage Wasser. Sei ruhig, Axel. Ich stehe dir dafür, dass wir Wasser finden werden. Und mehr, als uns lieb sein wird. Wann? Wenn wir aus diesen Lavaschichten heraus sind. Wie ist es möglich, dass Quellen durch diese Wände dringen? Aber vielleicht zieht sich dieser Lavagang bis zu großen Tiefen hin. Ja, es scheint mir, wir sind senkrecht noch nicht so tief hinabgekommen. Worauf stützest du diese Voraussetzung? Weil, wenn wir innerhalb der Erdrinde weit vorwärts gekommen wären, die Wärme stärker wäre. Nach deinem System? Was zeigt der Thermometer? Kaum 15 Grad, also nur 9 Grad mehr seit unserer Abreise. Nun folgere. Gut. Nach den genauesten Beobachtungen beträgt die Steigerung der Temperatur im Innern der Erde 1 Grad auf 100 Fuß. So. Aber diese Ziffer kann wohl unter gewissen Bedingungen der Örtlichkeit sich ändern. Aha. So hat man in der Nähe eines erloschenen Vulkans durch den Gneis wahrgenommen, dass die Steigerung der Temperatur nur bei 135 Fuß 1 Grad betrug. Aha, aha. Halten wir uns nun an diese Annahme und rechnen wir. Rechne nur, lieber Junge. Das ist nicht schwer. 9 mal 135 Fuß machen 1215 Fuß Tiefe. Sehr genau ausgerechnet. Nun? Nun, nach meinen Beobachtungen befinden wir uns jedoch bereits 10.000 Fuß unter dem Meeresspiegel. Ist's möglich? Ja, oder die Ziffern gelten nicht mehr. Rechne selbst nach. Hier. Also gut, Ihre Berechnung steht richtig. Wir sind bereits um 6.000 Fuß tiefer gekommen, als es bisher den Menschen gelungen ist. Ja. Zum Beispiel in den Gruben zu Kitzbühel in Tirol. Ja. Oder zu Kuttenberg in Böhmen. Ja, die Temperatur, welche an dieser Stelle 81 Grad betragen sollte, beträgt kaum 15. Das sollte dir sonderlich Stoff zum Nachdenken geben, Axel. Bester und junger Herr, komm nur her, bis Gewitter. Dienstag, 30. Juni, 6 Uhr. Wir setzten die Reise fort. Wir folgten stets der Lavagalerie, welche in mäßigem Fall abwärts führt. So ging es bis 12 Uhr 17 Minuten, als wir Hans, der stehen geblieben war, einholten. Bester, wo Helm nun. Da sind wir ja am Ende des Ganges. Wir befanden uns mitten auf einem Kreuzweg, der sich in zwei Richtungen teilte. Beide düster und eng. Welchen sollen wir wohl einschlagen? Siehst du ein Zeichen, Axel? Nein, Onkel. An Wänden, Boden, Decke, nichts. Mein Onkel, welcher vor mir und dem Führer nicht den Anschein haben wollte, als schwanke er, bezeichnete kurz entschlossen den östlichen Tunnel. Ihr Dack. Und also gingen wir hinein. Jakob Först. Teufel nochmal. Diese neue Galerie hat immer noch kaum merkbaren Fall. Verflucht, aber dafür sehr ungleichen Durchschnitt. Vorsicht, Mister, mit dem Kopf. Ja. Mitunter haben wir Reihen von Gewölbebogen vor uns, die dem Nebenschiff einer gotischen Kathedrale gleichen. Dann wieder sieht man statt ihrer niedrige Unterbauten, die den Werken der Biber gleichen, und wir gleiten durch enge Gänge kriechend hinab. Der Tunnel aber zieht sich nicht mehr tiefer hinab, sondern wird allmählich ganz horizontal. Ja, ich glaube zu bemerken, er führt uns wieder aufwärts der Erdoberfläche zu. Und tatsächlich, seit der Mittagszeit gewähren die Wände der Galerie einen anderen Anblick. Ich merkte es zuerst an der schwächeren Rückstrahlung des elektrischen Lichts. Anstelle der Lavaverkleidung tritt jetzt das lebendige Gestein. Wir befinden uns mitten in der Übergangsepoche, in der silurischen Periode. Ach, komm, gib mir die Hand. Es ist augenscheinlich, Onkel. Wir steigen aufwärts und kehren dem Granitkern den Rücken. Wir machen's wie die Hamburger, welche über Hannover nach Lübeck reisen wollen. So, meinst du? Aber schauen Sie nur, untersuchen Sie. Ich nötigte den Professor, seine Lampe an die Wände der Galerie zu halten. An den Wänden sah man deutlich Abdrücke von Meergräsern und Lykopodien. Es liegt klar, dass wir aus dem durch die Lava ziehenden Weg herausgekommen sind. Dieser Weg führt unmöglich zum Herd des Sneffields. Jawohl, wir sind aus den Schichten des Granits und der Lava herausgekommen. Möglich, dass ich irre. Aber ich bin nicht eher von meinem Irrtum überzeugt, als bis wir ans Ende dieser Galerie gekommen sind. Sie verfahren mit Recht so, lieber Onkel, und ich würde Ihnen Beifall geben. Fürchteten wir nicht eine immer mehr drohende Gefahr? Und welche? Wassermangel. Nun, wir werden uns auf Rationen setzen, Axel. 1. Juli. Wir gehen seit einiger Zeit ohne ein Wort zu reden. Wir teilen die Schweigsamkeit unseres Hans. Der Professor scheint nur auf zwei Dinge zu warten. Entweder, dass ein senkrechter Schacht sich ihm vor den Füßen öffnet, um wieder abwärts zu dringen, oder dass ein Hindernis ihm die Fortsetzung auf diesem Weg versagt. Freitag, 2. Juli. Nachdem ich schon eine Nacht hindurch die Qual des Durstes ausgestanden, setzten wir unsere Irrfahrt in den Gängen der Galerie fort. Nachdem wir 8 Stunden gegangen, bemerkte ich, dass der Widerschein unserer Lampen an den Wänden bedeutend schwächer wurde. Als ich links an die Wand greife, wird meine Hand schwarz. Onkel, wir sind in einer Kohlenmine. In einer Grube, Leute. Nun, wer weiß? Ich weiß, dass dieser Gang nicht das Werk von Menschenhand ist. Aber sei es ein Werk der Natur oder nicht, daran liegt mir wenig. Mester, junger Herr, wie ist gespieße? Was? Abendessen. Ja, Essen. Machen wir uns daran. Hans bereitet einige Speisen. Ich esse wenig, trinke die wenigen Tropfen meiner Ration. Nur noch die Flasche des Führers ist halb voll. Das ist alles, um 3 Menschen den Durst zu stillen. Nach der Mahlzeit strecken sich meine beiden Gefährten auf ihre Decken und erholen sich durch einen guten Schlaf von ihren Strapazen. Ich aber kann nicht schlafen und zähle die Stunden bis zum Morgen. Samstag, 3. Juli, 6 Uhr. Wir gehen weiter in der Kohlenmine. Die Dunkelheit hinderte, die Länge der Galerie zu schätzen, und ich fing an, sie für unendlich zu halten. Doch plötzlich, um 6 Uhr abends, stehen wir vor einer Wand. Rechts und links, oben und unten, kein Ausweg. Wir sitzen in einer Sackgasse. Nun, umso besser. Ich weiß denn wenigstens, woran ich mich zu halten habe. Wir sind nicht auf Saknussems Weg und es bleibt uns nichts übrig, als umzukehren. Wir wollen eine Nacht ausruhen und vor Ablauf von 3 Tagen werden wir wieder an der Stelle sein, wo die beiden Galerien zusammenstoßen. Ja, wenn unsere Kräfte ausreichen. Und warum nicht? Weil morgen das Wasser uns völlig ausgehen wird. Und der Mut auch. Ich getraute nicht zu antworten. Sonntag, 4. Juli. Wir brachen in aller Frühe auf. Eile war nötig. Wir waren 5 Tagesreisen von dem Kreuzweg entfernt. Über die Leiden unseres Rückwegs will ich kurz sein. Mein Onkel ertrug sie mit dem Zorne eines Mannes, der einer Übermacht weichen muss. Hans mit der Ergebung seiner friedlichen Natur. Ich, muss ich gestehen, mit Klagen und in Verzweiflung. Gegen solches Missgeschick konnte ich nicht den Mut finden. Das Wasser ging uns bereits am Ende des ersten Tages gänzlich aus. Wir sind zum Trunk auf den Wacholderbrandwein angewiesen, aber der brennt höllisch die Kehle und ich kann ihn nicht einmal ansehen. 8. Juli. Wir gelangen auf den Knien, auf den Händen uns fortschleppend, halbtot an dem Vereinigungspunkt der beiden Galerien an. Ich kann nicht mehr weiter. Armer Junge. Trink. Kann ich meinen Ohren trauen? Trink. Ist mein Onkel nicht bei Sinnen? Ja. Der letzte Tropfen, der letzte. Verstehst du wohl? Darauf nimmt er seine Flasche und hält sie an meine Lippen. Der letzte. Ich hatte ihn sorgfältig in meiner Flasche aufbewahrt. 20-mal, 100-mal musste ich meinem erschrecklichen Verlangen widerstehen. Aber, mein Axel, ich hob es für dich auf. Lieber Onkel. Ja, armer Junge. Ich dachte mir, bei deiner Ankunft an diesem Kreuzweg würdest du halbtot hinsinken und habe meine letzten Tropfen aufgehoben, dich wieder zu beleben. Danke. Danke, Onkel. Mhm. Sehen Sie, jetzt haben wir keine andere Wahl. Wir haben kein Wasser. Wir müssen also denselben Weg zurück. Wenn Gott uns nur die Kraft verleiht, wieder bis zur Höhe des Kraters zu gelangen. Zurückkehren? Ja, zurück und ohne einen Augenblick zu verlieren. Also, Axel, diese Tropfen Wasser haben dir Mut und Tatkraft nicht wiederbelebt. Den Mut? Ich sehe dich so mutlos wie zuvor und auch Worte der Verzweiflung. Wie Sie wollen, nicht? Verzichten? Auf die Unternehmung? Im Augenblick, wo alles anzeigt, dass sie gelingen kann? Niemals. So müssen wir uns also entschließen, unser Leben hinzugeben? Nein, Axel, nein, geh nur. Deinen Tod will ich nicht. Hans mag dich begleiten. Lasse mich allein. Sie verlassen? Lasse mich, sage ich dir. Ich habe die Reise unternommen und werde sie bis zu Ende führen. Oder ich kehre nicht zurück. Geh nur, Axel. Genua. Hans zeigte wenig Anteil an der Frage, wobei doch sein eigenes Dasein mit im Spiel war. Also, wenn der Meister geht weiter, gehe ich mit. Er, dein Herr? Unsinn! Nein, er ist nicht deines Lebens, Herr! Wir müssen fliehen, ihn mit fortreißen! Hörst du? Verstehst du mich? Ich fasste Hans beim Arm, rang mit ihm, allein. Ich bewegte ihn. Ruhig, Axel. Bei diesem unerschütterlichen Diener wirst du nichts ausrichten. So höre, was ich dir vorzulegen habe. Der Mangel an Wasser ist das einzige Hindernis der Ausführung meiner Projekte. In dieser östlichen Galerie, die aus Lava, Schiefer, Kohlen besteht, haben wir nicht einen Tropfen gefunden. Möglich aber ist, dass wir in dem westlichen Tunnel glücklicher sind. Ha! Glücklicher? Höre mich bis zu Ende an. Dieser Gang führt direkt ins Innere und in wenig Stunden mitten in den Kern des Granit. Da müssen wir reichlich Quellen finden. Die Felsart bringt es mit sich. Dies also ist mein Vorschlag. Kolumbus hat von seiner Schiffsmannschaft 3 Tage begehrt, um die neue Welt zu entdecken. Ich begehre von dir nur noch einen Tag. Stoßen wir nicht binnen dieser Zeit auf das mangelnde Wasser, so schwöre ich dir, dass wir nach der Oberfläche zurückkehren werden. Nun denn, ich... Ja, ich füge mich Ihrem Wunsch und Gott möge Ihre übermenschliche Energie lohnen. Es sind nur wenige Stunden. Also, vorwärts. Vorwärts! Ja, vorwärts. Wir gehen also wieder durch die neue Galerie abwärts. Hans wie gewöhnlich voran. Der Professor hinterher, die Lampe immer dicht an der Wand. Er ist schon vorgewirkt. Wir sind auf dem rechten Weg. Vorwärts, vorwärts. Axel! Ja, ja. Du wirst sehen, die Rettung ist nah. Schau, schau. Quer durch die Lage des Schiefergesteins ziehen Erzgänge. Schöne grüne Schattierungen. Kupfer, Braunstein und etliche Spuren von Platina. Und Gold. Die Habgier der Menschen wird von diesen so tief vergrabenen Schätzen nie einen Genuss haben. Sie sind bei dem Durcheinanderrütteln der Urzeit so tief versenkt worden, dass sie von Schaufel und Hacke nicht zu erreichen sind. Halt! Wie oder wie hier? Es ist abends 8 Uhr. Immer noch kein Wasser. Wir machen Halt. Mein Onkel lauscht mit dem Ohre, das Murmeln einer Quelle zu erhaschen. Vergebens. Ich kann nicht mehr aufstehen. Meine Beine versagen mir den Dienst. Jetzt ist alles aus. Onkel, es tut mir leid. Wir befinden uns 15 Kilometer in der Tiefe. Der Rückweg ist zu weit. Ich fühlte mich wie zerschmettert und strengte mich vergebens an, mich auf meinem Granitlager umzudrehen. So verflossen einige Stunden. Tiefe Stille herrschte um uns. Grabesstille. Inzwischen glaubte ich, mitten in meinem Schlummer ein Geräusch zu vernehmen. Es war dunkel im Tunnel. Als ich recht achtsam blickte, schien's mir, als sehe ich den Isländer mit der Lampe in der Hand verschwinden. Weshalb entfernt er sich? Will Hans uns verlassen? Mein Onkel schlief. Ich schrie, doch ich brachte vor Schrecken kaum einen Ton heraus. Hans verlässt uns! Hans! Hans! Doch nach der ersten Anwandlung des Schreckens schämte ich mich wieder meines Verdachts gegen den braven Menschen. Unmöglich will er fliehen. Er geht die Galerie abwärts, nicht nach oben, wohin üble Absicht ziehen würde. Dabei beruhigte ich mich ein wenig und ich kam auf andere Gedanken. Hans, dieser friedliche Mann muss einen wichtigen Beweggrund haben, der ihn vom Acker treibt. Ging er, um eine Quelle zu finden? Hatte er in der Stille der Nacht ein Murmeln gehört, das nicht bis zu meinem Ohr gedrungen war? Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Hörspiel in 2 Teilen nach dem Roman von Jules Verne in der anonymen Übersetzung der deutschen Erstausgabe. Hörspielbearbeitung Leonhard Koppelmann. Erster Teil Arne Sagnussem. Es spielten Axel und Erzähler Florian Lukas, Professor Liedenbrock Wolf-Dietrich Sprenger, Professor Friedrichsson, Uwe Friedrichsen, Hans, Bjarne Henriksen, Gretchen, Anna-Maria Mühe und Kapitän Klaus Mannchen. Dramaturgie Steffen Moratz, Komposition Henrik Albrecht, Ton Holger König, Jean Cimczak und Thorsten Weigelt, Technik Robert Badowski. Regieassistenz Corinna Waldbauer und Matthias Seimer. Realisation Leonhard Koppelmann und Jean Cimczak. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2005.